ein Scherzen soll man tun, einen August zu verehren, dieses Tages Lust vermehren. Mein Scherzen soll und muss einen August zu verehren, dieses Tages Lust vermehren. Ich bringe die Früchte, ich bringe mein Lispeln, Ich bringe die Frispel mit Freuden herbei, dass alles zum Scherzen vollkommen sei. Ich bringe die Früchte mit Freuden dabei, dass alles zum Scherzen vollkommen sei.